Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Unter einer Angststörung zu leiden ist furchtbar, denn dann bestimmt die Angst alles. Die Wahrnehmung, die Körperfunktion, das Leben. Dabei fängt oft alles harmlos an. Während der Turbulenzen eines Fluges, bei einer Rede vor Publikum, einer Prüfung, während einer U-Bahnfahrt. Plötzlich kippen diese Situationen um, dann ist die Angst mehr als ein uralter Überlebensmechanismus, der vor Gefahren warnt. Wie man wieder rauskommt aus dieser Angstfalle, darüber hat Lydia Heller mit Forschern und mit Menschen, die unter Angststörungen litten, gesprochen. Berlin-Alexanderplatz. S-Bahnen fahren ein, U-Bahnen fahren ab. Aussteigen, einsteigen. Mehr als 350.000 Menschen allein hier. Jeden Werktag. Alltag. Normal. Und manchmal bedrohlich. Ungefähr 25 Jahre ist es her. Ich saß in der U-Bahn und ich habe plötzlich gemerkt, wie mir heiß wird innerlich, wie ich irgendwie schwerer Luft kriege und habe gedacht, irgendwie jetzt muss raus, ich kriege keine Luft mehr, irgendwas ist komisch. Anja Schulz ist Mitte 20, als sie zum ersten Mal mit dem Gefühl schwerer Atemnot aus der U-Bahn steigt. Dass sie eine Panikattacke erlebt hat, auf den Gedanken kommt sie nicht. Sie beruhigt sich, nimmt die nächste Bahn, bekommt wieder Atemnot. Dann bin ich nach Hause gelaufen und dachte dann, naja, das wird jetzt irgendwie dann auch wieder weggehen. Aber am nächsten Tag kamen dann andere, also ähnliche Symptome in einer anderen Situation. Da war ich einkaufen, im Supermarkt stand da in der Schlange. Gab kein Vor und kein Zurück und da kam das plötzlich wieder und dann bin ich zum Arzt. Und dabei kam raus, dass es eine Angststörung ist. Angststörungen gehören neben Depressionen und Suchterkrankungen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen bei Erwachsenen. In Deutschland ist etwa jeder Zehnte betroffen, Frauen 2 bis 3 Mal häufiger als Männer. Am weitesten verbreitet sind spezifische Phobien, die Furcht vor bestimmten Objekten oder Situationen. Der ICD-10, das Krankheitsklassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation, unterscheidet 8 Angststörungen. Darunter die generalisierte Angststörung, eine Dauerbesorgtheit in Bezug auf Alltagsereignisse, Panikstörungen und Agoraphobie, die Angst vor Menschenmengen und öffentlichen Orten. Angst ist eine normale Basisemotion, die fürs Überleben notwendig ist, des Individuums. Professor Andreas Ströhle, Leiter der Angstambulanz an der Charité Berlin. Und wenn sie einen behindert im Alltag, wenn sie daran hindert, die Dinge zu machen, die man machen möchte, dann kann man von einer Erkrankung sprechen. Neurobiologisch wird Angst vor allem in der Amygdala verortet, ein Teil des limbischen Systems, das im Gehirn bei der Regulierung von Emotionen und Gedächtnis eine Rolle spielt. Droht Gefahr, versetzt sie den Organismus in Alarmbereitschaft. Der Blutdruck steigt, die Atmung beschleunigt sich, die Muskeln spannen sich an, die Sinne werden geschärft. Der Körper ist bereit für Kampf oder Flucht. Soweit, so lebenswichtig. Aber bei einem Menschen mit einer Angsterkrankung läuft die Angstreaktion schneller ab. Werden andere Stimuli-Situationen als potenziell bedrohlich wahrgenommen, die dann auch eine Angstreaktion auslösen, die aber nicht sinnvoll oder hilfreich ist. Teilweise ist es auch so, dass Menschen mit einer Angsterkrankung, gerade mit Panikattacken, die körperlichen Veränderungen stärker wahrnehmen. Also die haben den Eindruck, ihr Herzschlag rast, aber im Endeffekt ist er bei 120 und wenn sie die Treppe hochgehen, ist er dann vergleichbar hoch oder sogar noch etwas höher. Manchmal setzt die gesteigerte Aufmerksamkeit einen Teufelskreis in Gang. Die normale körperliche Angstreaktion wird als bedrohlich wahrgenommen. Dadurch steigt die Angst und die körperlichen Reaktionen werden stärker. Am Ende kann eine Panikattacke stehen. So eine Angststörung verbreitet sich dann auch. Also bei mir kam dann der Aufzug dazu, die Tiefgarage. Man kann nicht mehr einkaufen gehen, man kann nicht mehr in ein Auto sitzen. Man hat plötzlich so eine Grundangst vorm Rausgehen. Und bei mir war das dann so, dass ich irgendwann gar nicht mehr rausgegangen bin. Und ich bin dann auch ein halbes Jahr gar nicht mehr arbeiten gegangen. Warum bei einigen Menschen die Alarmanlage unverhältnismäßig stark anschlägt, hängt unter anderem von genetischen Faktoren ab. Studien zufolge haben nahe Angehörige von Panikpatienten ein erhöhtes Risiko, auch eine Angststörung zu entwickeln. Zudem können gesellschaftliche Verhältnisse psychisch destabilisieren. Etwa, wenn jemand Wohnen, Essen und Arbeiten als ständiges Problem erlebt. Nicht zuletzt spielen erworbene Verhaltensmuster eine Rolle. Wem Vertrauen in Bezugspersonen und die eigenen Fähigkeiten vermittelt wurde, der ist später meist weniger anfällig für Angststörungen. Angst wird zum großen Teil gelernt und das kann rückgängig gemacht werden. Für die Behandlung von wirklich situativ auftretenden Ängsten oder auch Panikattacken wird die Konfrontation mit den Situationen empfohlen, um die Angstreaktionen auch wieder zu verlangen. Also dass der Mensch wiederholt die Erfahrung macht, okay, ich bin in der U-Bahn, es kommt eine Symptomatik auf, aber die ist nicht wirklich gefährlich. Wenn ich das häufiger übe, wird die Symptomatik, die auftritt, immer geringer sein, sodass ich dann wieder gelernt habe, dass die U-Bahn nicht zwangsläufig mit Angst assoziiert sein muss. Ähnlich wie Psychopharmaka, deren Wirksamkeit gegen Angststörungen nachgewiesen ist, verändert auch die kognitive Verhaltenstherapie Strukturen im Gehirn. Sehr, sehr verkürzt kann man sagen, dass Antidepressiva eher die basalen älteren Hirnstrukturen beeinflussen und dadurch dann einen Einfluss auf das Vorderhirn haben und in der Verhaltenstherapie eher der frontale Kortex aktiver wird und eine stärkere Kontrolle der älteren Hirnfunktionen, wie zum Beispiel der Amygdala, zur Folge hat. Ungleichgewicht des Zusammenarbeitens dieser Hirnregionen scheint ein wesentlicher Faktor für die Entstehung und für die Aufrechterhaltung von Angsterkrankungen zu sein. Jüngste Forschungen an der Charité deuten zudem darauf hin, dass Psychotherapien wirksamer sind, wenn die Angstpatienten parallel dazu Sport treiben. Jemanden mit Argumenten davon überzeugen zu wollen, dass seine Angst unbegründet ist, das ist dagegen meist kontraproduktiv. Hilfreich sind eher die, die einfach nur mal zuhören und nicht sofort einen tollen Ratschlag parat haben. Und es ist auch immer schwierig, wenn man so jemandem das Gefühl gibt, man wird sich anstellen, weil das denkt man sowieso selber immer von sich, dass man sich anstellt. Lydia Heller über Angststörung und wie man sie wieder los wird.